Sie hören Deutschlandradio Kultur. Wir wollen uns jetzt mit zwei Rekorden beschäftigen. Einer ist ganz frisch, den hat das Statistische Bundesamt am Morgen verkündet. Und zwar den Rekord bei der Zahl der Zuwanderer in Deutschland. 10,9 Millionen Zuwanderer haben 2014 hier gelebt. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebung 2005. Ja, und die andere Zahl, die ist zumindest rekordverdächtig. Das wäre dann aber ein trauriger Rekord. Gemeint sind die Übergriffe auf Flüchtlingsheime. Die haben dem Spiegel zufolge deutlich zugenommen. Allein von Januar bis zum 6. Juli dieses Jahres, also ungefähr im ersten halben Jahr, seien bundesweit 199 Übergriffe gezählt worden. Das wären dann so viele wie im ganzen letzten Jahr zusammen. Es gibt dann noch andere Medien, die haben recherchiert, dass es bislang sogar noch viel, viel mehr gewesen sein könnten. Erleben wir da eine neue Welle von Fremdenfeindlichkeit, vielleicht auch mit Sympathien in der breiten Bevölkerung? Das wollen wir Jan Schädler fragen von der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht dort über Rechtsextremismus. Guten Tag, Herr Schädler. Schönen guten Tag. Was sind das für Täter? Pauschal gesagt, bisher unbescholtene Pegida-Bürger oder die altbekannten Neonazis, die jetzt wieder Aufwind spüren? Ich glaube, wir haben eine breite Mischung eben von Tätern. Das Grundproblem ist, dass wir keine verlässlichen empirischen Daten haben. Es gibt zwar Daten eben über die Tatverdächtigen, also diejenigen, die sozusagen namentlich der Polizei inzwischen bekannt sind und eben spezifischer Taten verdächtigt werden. Da ist es tatsächlich so, dass ein großer Teil eben bisher nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist. Man muss natürlich hier bei diesen Daten fragen, was ist eben mit denjenigen, die eben nicht durch die Polizei eben festgenommen oder in überhaupt erst einmal ermittelt worden. Man kann natürlich auch die Annahme stellen, dass diejenigen, die eben organisiert sind, die genau wissen, da, was sie tun, die vielleicht nicht betrunken losziehen und entsprechende Taten verüben, dass die sich eben auch weniger erwischen lassen. Und die tauchen in dieser Statistik nicht auf. Und das würde ja auch ein Argument dafür sein, dass es möglicherweise doch viel, viel mehr sind als die Zahlen, die wir bislang kennen. Genau, da kann man natürlich jetzt spekulieren. Wir wissen von Untersuchungen vom Beginn der 90er Jahre, als wir eben schon einmal eine sehr große, sehr breite Welle eben solcher rassistischen Gewalttaten hatten, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen europäischen Ländern, wissen wir aus vergleichenden Untersuchungen, Ähnliches, was wir eben auch jetzt lesen, dass eben viele der ermittelten Täter eben nicht einschlägig organisiert sind in der extremen Rechten, eben extrem rechte Einstellungen vertreten, aber nicht in entsprechenden Parteien oder Organisationen fest Mitglied sind. Nur wie gesagt, diese Zahlen sind zum einen zum Vorbild mit Vorsicht zu genießen, weil man eben nicht weiß, was sozusagen mit der Dunkelziffer ist. Und zum Zweiten muss man auch sagen, sind die Zahlen zum Teil auch deshalb mit Vorsicht zu genießen, weil ein großer Teil der extremen Rechten heute gar nicht mehr in Parteien und entsprechenden Organisationen fest organisiert ist, sondern in lose organisierten informellen Gruppen. Insofern, wenn man jetzt weiß, dass ein großer Teil bisher nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, heißt das natürlich nicht, dass die Personen nicht einschlägig organisiert sind. Trotzdem frage ich jetzt noch ein letztes Mal nach Zahlen. Nehmen denn fremdenfeindliche Übergriffe überall in Deutschland, in allen Regionen gleich zu? Also wir haben erst einmal, das haben Sie ja schon richtig gesagt, wir haben eine sehr, sehr breite Zunahme. Ne? Also das ist vollkommen klar. Aber wir haben auch eine unterschiedliche Verteilung in den einzelnen Ländern. Also beispielsweise, wenn wir Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt etwa nehmen, da haben wir eben sehr starken Anstieg solcher Zahlen. Das ist auf jeden Fall klar. Es ist nicht so, dass man es auf einzelne Bundesländer beschränken kann, sondern es ist schon eine bundesweite Entwicklung. Aber eben, es gibt auch einzelne, in denen es eben stärkeren Anstieg gibt. Also das hat aber auch damit zu tun, dass man in der Vergangenheit dort sehr weniger hat. Also Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein beispielsweise hatten 2014 eben da ganz niedrige Werte, beziehungsweise nur eine Tat eben verzeichnet. Und da ist es dann entsprechend auch ein stärkerer Anstieg. Aber man sieht eben auch gerade diejenigen, die auch jetzt stark, die Bundesländer, die auch stärker in den Medien sind, beispielsweise Sachsen, da hat man eben auch einen sehr starken Zuwachs. Gegen welche Feindbilder richtet sich eigentlich dieser Rechtsextremismus? Ne, er richtet sich grundsätzlich erst einmal gegen all diejenigen, die als Flüchtlinge wahrgenommen werden, auch tatsächlich Flüchtlinge sind, denn es sind ja nicht grundsätzlich einfach nur Flüchtlinge, gegen die sich diese Taten eben richten. Sie richten sich jetzt ja zumeist, diese Daten, die ja gerade die Zahlen diskutiert werden, sind ja eben die von Flüchtlingsunterkünften. Man muss ja sagen, die Zahl der entsprechenden Angriffe ist ja ungleich höher. Ne? Die Zahlen, die wir diskutieren, sind ja nur die auf entsprechende Unterkünfte. Mhm. Das muss man erst einmal sagen. Und da ist es eben so, dass sie sich in der Masse wirklich richten gegen jegliche Form von Einwanderung. Denn diese Anschläge, das muss man mal deutlich sagen, richten sich ja nicht gegen einzelne Personen oder einzelne Gruppen, sondern sie richten sich wirklich gegen die Breite und richten sich ja nicht nur gegen diejenigen, die dort konkret getroffen werden mit so einem Anschlag, sondern sie sollen all diejenigen ja auch abschrecken, die eventuell an einem anderen Ort eben leben oder die eventuell auch sozusagen überlegen, auch zu flüchten. Also das ist ja sozusagen die Botschaft, die da auch mit verbunden wird. Sie haben schon die Gewalt in den 90er Jahren angesprochen. Gibt es denn Unterschiede zu dieser dieser Welle der Fremdenfeindlichkeit zwischen damals und heute? Ja, es gibt schon Unterschiede. Man muss das Ganze einbetten in den öffentlichen Diskurs, den es über Asyl, über Flucht und Migration damals gegeben hat und auch heute gibt. Was wir eben sagen müssen, ist, dass wir heute ja nicht nur diese Gewaltwelle beobachten können, sondern eben auch eine breite Welle der Solidarität mit Flüchtlingen. Das ist etwas, was in den 90er Jahren sicherlich anders war. Man muss auch die Reaktion der Politik eben betrachten und hier eben nicht nur der extremen Rechten, die natürlich sehr ähnlich ist, sondern eben auch die der großen Parteien, der Volksparteien. Wir haben eben in den 90ern eine Situation gehabt, wo eben auch es eine öffentliche Diskussion gab, in der Asylbewerber sehr häufig mit negativen Begriffen wie Scheinasylant, mit Asylbetrug belegt wurden und auf der anderen Seite beispielsweise Aussiedler, die es damals in sehr viel stärkerem Maße auch gab, dort gar nicht so negativ bewertet wurden. Und da konnte man genau beobachten, dass es da eben dann auch die entsprechende Gewalttat in diesem Kontext gegeben hat. Und da ist es jetzt so, dass natürlich da man schon sehr differenzierter agiert. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch jetzt so Begriffe wie Wirtschaftsflüchtling, die jetzt gerne genutzt werden. Asylmissbrauch zum Beispiel? Genau, und da würde ich schon Parallelen sehen, würde sagen, damals hat man zu Recht von geistigen Brandstiftern gesprochen und ich würde sagen, auch wenn man jetzt eben zum Teil solche Positionen vernimmt, wo dann gesagt wird, naja, also wir müssen jetzt noch mehr Länder zu sicheren Drittstaaten erklären, weil ja diejenigen, die dort flüchten, gar nicht wirklich bedroht sind und da eben so eine Unterscheidung aufgemacht wird zwischen den vermeintlich eben legitimen Flüchtlingen beispielsweise aus Syrien und eben dann Flüchtlingen aus den Staaten des Balkans, dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass das dann auch zu entsprechenden Reaktionen bei Menschen führt, die eben extrem rechte oder rassistische Einstellungen eben vertreten. Herr Schädler, die Politik reagiert auch und zwar ganz unterschiedlich. Nehmen wir mal drei Beispiele und zwar unterschiedlich insofern, ob sie jetzt Regierungspartei ist oder Opposition. Nehmen wir mal Regierungspartei, SPD, Bundesjustizminister Heiko Maas hat gefordert, man müsse die Asylbewerber besser schützen, zum Beispiel mit Demonstrationsverboten. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, CSU, der sagt, man soll alle Balkanländer zu sicheren Herkunftsländern erklären, also die Flüchtlinge dadurch abschrecken. Das würde dem Rechtsextremismus den Nährboden entziehen. Und die Opposition, hier im Fall die Grünen, Anton Hofreiter, der hat gesagt, man müsse Zeichen setzen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die müsse endlich klare Worte gegen Fremdenhass finden und sich auch mal in so eine Flüchtlingsunterkunft begeben als Symbol. Was von diesen drei Ansätzen finden Sie eigentlich am erfolgsversprechendsten? Naja, am erfolgsversprechendsten wäre es sicherlich, also es würde sicherlich erfolgreich, wenn man solche Symbolpolitik gäbe. Aber ich glaube eben, dass sie nur sehr begrenzt, dass alle diese drei Maßnahmen uns nicht wirklich sehr viel weiterhelfen. Wenn wir einmal auf die Gründe schauen, die es eben für diese Entwicklung eben gibt. Also jetzt alle Balkanstaaten zu sicheren Drittstaaten zu erklären, würde ich für fatal halten, weil man damit eben völlig ignoriert, dass eben es beispielsweise auch einen ganz unterschiedlichen Umgang der einzelnen EU-Staaten eben gibt, was die Anerkennung von Flüchtlingen aus diesen Ländern angeht. Ja, also man tut jetzt hier einfach so in Deutschland, als ob eben diejenigen, die eben aus diesen Staaten zuwandern, eben überhaupt gar keine Möglichkeit hätten, Asyl zu bekommen, grundsätzlich, weil sie eben nicht verfolgt wären. Das ist natürlich Unsinn. Wenn man sich das einmal anschaut, dann ist ein Großteil derjenigen, die dort eben zuwandern, sind eben Roma. Also beispielsweise 90% derjenigen, die eben aus Serbien zuwandern, zugewandert sind in letzter Zeit, waren eben Roma. Und wenn man sich die Verfolgung von Roma eben dort anschaut, dann ist das natürlich fatal, davon zu sprechen, dass sie so gar keinen Fluchtgrund hätten und auch keinen Anspruch auf Asyl. Da müssen wir also ganz stark differenzieren. Fremdenfeindliche Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte haben in diesem Jahr stark zugenommen. Das waren Einschätzungen dazu von Jan Schädler von der Ruhr-Universität Bochum. Herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen.